Die Handtaschendiebe. 2, 3, 4 Uhr. Wow! Julia und Julius spielten vor dem Rathaus ein Hüpfspiel. Das war gut, Julius. Bei dem sie von einem Kreidekästchen zum anderen springen mussten. Julia, du bist dran. Abwechselnd auf einem Bein. Bürgermeisterin Gutherz ließ ihre Nichte nicht aus den Augen. Julia kam einige Felder weiter als ihr Bruder. Und jetzt aufheben. Und hüpfte bis zu einem runden Stein. Und? Aber bei der Drehung landete sie... auf dem Po. Das Hüpfspiel ist echt schwer. Nur zu Anfang, üb einfach weiter. Als ich in deinem Alter war, war ich die Königin des Hüpfspiels. Zeig es uns, Tante Gutherz, zeig es uns. Nein, das sollte ich lieber nicht. Es ist ja nicht sehr bürgermeisterlich. Aber wenn ihr so lieb fragt, na gut. Frau Gutherz stellte ihre rote Handtasche auf eine Bank an der Seite und legte los. 2, 3, 4, hüpfen, drehen und wieder drehen. Jetzt rückwärts. 4, 3, 2, bam. Wow, sie war wirklich richtig gut. Ihr weißes Huhn Henrietta bekam davon allerdings nichts mit. Es hockte in der Handtasche neben einigen Weintrauben und schlief. Im Gegensatz zu den Fellfreunden, für die sich Ryder etwas ganz Besonderes ausgedacht hatte. Seid ihr alle bereit für das große Hindernisrennen? Ja! Und ob, Ryder, ich will den Preis unbedingt gewinnen. Der Preis war ein Hundeleckerli. Wenn das so ist, Achtung, fertig, los! Begeistert stürmten die Hunde los. Ja! Balancierten über Baumstämme. Vorsicht, Marshall, nicht! Stolpern! Schon lag Chase auf der Nase. Alles okay? Genauso wie Marshall. Die anderen waren schon weiter. Kletterten Wände hinauf und wieder hinunter. Sprangen über Schaukeln oder auch mal hinein. Hey! Und irgendwann... Ich gewinne! ...lag Sky vorn. Hä? Von wegen... Einer war noch schneller als sie. Zuma gewinnt! Oh, gut gemacht, Zuma. Hey, wenn ein Leckerli im Spiel ist, bin ich schneller als schnell. Wo wir davon sprechen, wo bitte ist nur das Leckerli? Hm? Da! Ein Erdhörnchen hatte es sich geschnappt. Hey, bleib stehen, du Leckerli-Dieb! Aber das Erdhörnchen verkroch sich unter den Baumstämmen. Teilen wir uns auf, damit wir ihn fangen können. Doch das Hörnchen war schneller als die Fellfreunde. Bis sie es endlich umzingelt hatten. Wo ist der Kleine hingelaufen? In ein Erdloch. Tut mir leid, Zuma. Genau zwischen ihren Pfoten. Anscheinend ist das kleine Frechhörnchen mit deinem Preis im Erdloch verschwunden und lässt ihn sich schmecken. Vor dem Rathaus war das Hüpfspiel in vollem Gange. Und Henrietta schlief immer noch. Deshalb bemerkte sie auch nicht, wie zwei Möwen sich die Weintrauben schmecken ließen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Kinder, aber ich bin völlig erledigt. Als die Möwen Frau Gutherz entdeckten, schnappten sie sich entschlossen die Handtasche und flogen mit ihr davon. Wow, Tante Gutherz, ich habe noch nie einen Erwachsenen so hüpfen sehen. Was soll ich sagen? Ich bin noch nicht so alt für solche Hüpfspiele. Also, wer hat Lust auf leckere Weintrauben? Ich! Ich auch, bitte! Wunderbar! Aber wo habe ich meine Handtasche gelassen? Ich hätte schwören können, dass sie eben noch hier war. Von der Handtasche war weit und breit nichts zu sehen. Nicht auf der Bank, nicht daneben und auch nicht darunter. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß, dass ich meine Handtasche hier auf diese Bank gelegt habe. Aber jetzt ist sie nirgendwo zu sehen. Nicht so schlimm, Tante Gutherz. Ja, wir brauchen keine Weintrauben. Naja, um die Trauben mache ich mir keine Sorgen, sondern um Henrietta. Mein allerliebstes Lieblingshündchen hat in meiner Handtasche geschlafen und jetzt ist sie weg. Oh nein. Wir helfen, sie zu finden. Aber wo könnte sie sein? Wir brauchen die Paw Patrol. Die tobte immer noch über die Wiese, wenn auch ohne Leckerli. Frau Bürgermeisterin, ist alles in Ordnung? Nein, überhaupt nicht, Ryder. Meine Handtasche ist auf einmal verschwunden, zusammen mit einem kostbaren Inhalt, Henrietta. Oh nein, aber keine Sorge, wir finden sie wieder. Kein Huhn ist unauffindbar, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns! Aufgeregt stürmten alle hinüber zur Zentrale und in den gläsernen Fahrstuhl hinein. Was? Nur Marshall blieb mit den Pfoten in einer der Schaukeln hängen. Oh nein! Und flog den anderen hinterher. Hey, Fellfreunde, ich dachte, ich schaukel mal zu euch rüber. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und schnell schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Die Handtasche der Bürgermeisterin ist weg und Henrietta hat darin ein Nickerchen gemacht. Henrietta! Oh nein, arme Henrietta! Wir müssen Henrietta und die Handtasche schnell wiederfinden. Für diesen Einsatz brauchen wir Spion Chase. Ich möchte, dass du mit deinem Megafon nach Henrietta rufst. Deine Wärmebildbrille kann dir helfen, sie zu finden. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Und Sky? Du wirst mit deinem Hubschrauber aus der Luft die Gegend absuchen, in der Henrietta zuletzt gesehen wurde. Ich heb jetzt ab! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Freunde verloren keine Zeit. Ryder ließ sich an der langen Stange hinab zu seinem Quad. Und Chase und Sky rutschten die lange Rutsche hinunter. Schnell überprüften sie noch einmal ihre Ausrüstung. Und dann waren sie auch schon unterwegs zum Rathaus. Ryder, Fellfreunde, Gott sei Dank seid ihr da. Bitte findet Henrietta. Sie ist noch nicht lange verschwunden. Ich wette, sie ist ganz in der Nähe. Ich werde nach ihr rufen. Ruff, Megafon. Henrietta, wo bist du? Bock, bock, bock. Bock, bock, bock. Kikeriku? Doch von dem weißen Huhn fehlte jede Spur. Entschuldigen Sie bitte. Dafür kam aber ein Mann vorbei. Wir suchen nach einem vermissten Huhn. Oh, sie ist ungefähr so groß, hat weiße Federn und ein süßes kleines Fußarmband und klingt ungefähr so. Der Mann zuckte mit den Schultern und ging weiter. Danke trotzdem. Sky, siehst du sie von da oben aus? Tut mir leid, Ryder, bisher noch nicht. Oh, wo kann mein Hühnchen nur sein? Die Möwen waren mit der Handtasche quer über die Abenteuerbucht geflogen und landeten nun am Strand. Mittlerweile waren es drei und endlich wachte auch Henrietta auf und sprang verblüfft in den weichen, warmen Sand. Schon schnappten die Möwen nach den Weintrauben und dann nach allem anderen, was sich noch in der Tasche befand. Einem Kamm, einem Becher und einer Cremedose, mit der plötzlich alle Ball spielten, auch Henrietta. Die Fellfreunde dagegen suchten unterdessen rund um das Rathaus alles ab. Chase, sieh mal mit deiner Wärmebildbrille in dem Gebüsch nach. Wärmebildbrille! Ich sehe etwas. Henrietta, bist du das? Nein, nur eine Krähe, die eine Weintraube frisst. Hey, Tante Gutherz hatte doch Trauben in ihrer Tasche. Da ist noch eine und noch eine. Der Dieb muss da lang sein. Sky, die Bürgermeisterin hatte Weintrauben in ihrer Handtasche. Kannst du welche sehen? Ich prüf das, Ryder. Und tatsächlich. Ich glaube, ich sehe da etwas. Da lagen jede Menge Weintrauben auf der Straße. Oh, eine Spur. Hier lang. Am Strand zerrten Henrietta und eine der Möwen mittlerweile an einem dicken, grünen Blumenstängel, als sie im Wasser plötzlich zwei Wale entdeckten. Begeistert flogen die Möwen los, auch die, die mit Henrietta spielte. Das Huhn wurde hochgehoben, fand sich in der Luft wieder. Doch nun ließ die Möwe den Stängel los. Henrietta schlug wild mit den Flügeln und landete auf einer gelben Boje, mitten im Meer. Oh, Herr Pfeffer, was tun Sie denn da? Unterdessen folgte die Paw Patrol der Traubenspur bis zu dem Restaurant von Herrn Pfeffer. Jemand hat hier Weintrauben fallen lassen, also fege ich sie weg. Das sind nicht nur Trauben, es ist eine Spur zu meinem geliebten Handtaschenhühnchen. Sie führen in diese Richtung. Los, beeilt euch! Polizei und Chase führten die Freunde bis hinunter an den Strand, wo etwas Rotes im Sand lag. Meine Handtasche! Oh, sie ist völlig leer, bis auf zwei kleine Weintrauben. Ich rieche etwas. Möwen! Die Möwen müssen mit der Tasche zum Strand geflogen sein. Eine Feder. Aber die sieht nicht so aus, als würde sie zu einer Möwe gehören. Da Das tut sie auch nicht. Oh, ich würde das prächtige Gefieder meiner Henrietta überall wiedererkennen. Sky, kannst du Henrietta sehen? Wir denken, sie ist irgendwo am Strand. Sky hatte aus der Luft natürlich den besten Überblick. Huch, du liegst falsch, Ryder. Henrietta ist nicht am Strand. Sie ist auf dem Wasser. Vielmehr auf der gelben Boje. Oh, pass auf, mein kleines Hühnchen. Henrietta, hierher. Das konnte das Huhn aber nicht. Hühner können weder fliegen noch schwimmen. Sky, bring sie mit deinem Rettungsgurt rüber. Alles klar. Ein Rettungsgurt kommt nach unten, ein Huhn kommt nach oben. Sky flog eine enge Kurve. Ich bin direkt über ihr, Ryder. Jetzt den Rettungsgurt ganz langsam absenken. Wir wollen sie nicht erschrecken. Vorsichtig ließ Sky den Gurt hinunter, als plötzlich die Wale aus dem Wasser sprang und Henrietta erschrocken losflatterte. Oh nein! Nein! Henrietta fliegt zurück! Das tat das Huhn aber nicht. Zuma, Henrietta droht eine Wasserlandung. Du musst sie mit deinem Luftkissenboot auffangen. Achtung, fertig. Ich sorge dafür, dass das Hühnchen nicht nass wird. Henrietta schlug immer noch wie wild mit ihren kleinen Flügeln. Komm schon, Hühnchen, komm her. Oh, du kannst es schaffen. Aber das Huhn war völlig erschöpft und ließ sich einfach fallen. Genau in Zumas Luftkissenboot. Auf dem kürzesten Weg brachte Zuma Henrietta zurück zum Strand. Oh, ich danke euch allen, dass ihr meine geliebte Henrietta gerettet habt. Gern geschehen, Frau Bürgermeisterin. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Bock reicht. Erleichtert setzte die Bürgermeisterin ihr Huhn zurück in ihre Handtasche und gab ihm die beiden übrig gebliebenen Weintrauben. Oh, du armes kleines Ding, hast nach dieser ganzen Aufregung sicher Hunger. Aber Henrietta hüpfte wieder in den Sand und teilte die Trauben mit einer der Möwen, die zurückgekommen war. Oh, da hat jemand einen neuen Freund gefunden. Ich glaube, ich brauche eine größere Tasche.